Die Zeitung Rodong Sinmun vom 9. August veröffentlichte einen Beitrag von Ryuro mit dem Titel »Die japanischen Reaktionäre sollen vor der unbarmherzigen Atomfaust nicht leichtsinnig handeln.« Im Beitrag hieß es, »Die unbesonnenen militärischen Handlungen der japanischen Reaktionäre gegen die DVRK haben heute ihre Grenze überschritten.« Am 4. August erklärte der neue japanische Verteidigungsminister Onodera auf einer Pressekonferenz den offiziellen Standpunkt Japans. Er sagte, als Maßnahme gegen den Start der nordkoreanischen ballistischen Raketen überprüfe das japanische Verteidigungsministerium die Frage der Aneignung der Fähigkeit zum Angriff auf die feindlichen Stützpunkte für die Präventivschläge auf die Raketenbasen Nordkoreas. Jedes Mal, wenn die DVRK die Maßnahme zur Verstärkung ihrer Wehrkraft ergreift, handeln die japanischen Reaktionäre ganz böswillig und leichtsinnig. Das hat es zum Ziel, unter Berufung auf die Bedrohung durch nordkoreanische Raketen, einen Vorwand für den aktiven Einsatz der japanischen Selbstwehr auf der koreanischen Halbinsel zu finden und überdies hinaus einen Grundstein für die Verwirklichung der Ambitionen auf die überseeische Invasion zu schaffen. Die US-Imperialisten, die durch die härtesten Gegenmaßnahmen der DVRK ohnmächtig wurden, griffen unter dem Vorwand der angeblichen Anwendung der chemischen Waffen ein schwaches Land im Mittleren Osten an. Da schätzten die Japaner die Kühnheit ihres Herren und meinten arrogant, dass Nordkorea ihre Raketen mit Sarin-Gas ausstatten könne. So wollen sie die Spannung in der Region weiter zuspitzen und ihre Ambitionen auf die Wiederbelebung des Militarismus verwirklichen. Die unbesonnene Handlung der japanischen Reaktionäre ist auch mit der heimtückischen Absicht des Abe-Regimes direkt verbunden, sich aus der schlimmsten Herrschaftskrise zu retten, die auf seine unfähige Politik zurückzuführen ist. Dass die japanischen Reaktionäre lautstark vom Präventivschlag gegen Nordkorea reden, hat es auch zum Zweck, die Aufmerksamkeit der Massenmedien abzulenken, die Sicherheitsfrage angesichts der Bedrohung durch Nordkorea zum Brennpunkt der Diskussionen im Inland zu machen und dadurch die Antiregierungstendenz der Bevölkerung aufzuhalten. Die Maßnahmen der DVRK zur hohen Entwicklung der Atomstreitkräfte für Selbstverteidigung sind eine strategische Wahl dazu, der feindseligen DVRK-Politik des US-Imperialismus und seinen Atomkriegsmachenschaften, die von Jahrhundert zu Jahrhundert fortdauern, ein für allemal ein Ende zu setzen. Wenn die japanischen Reaktionäre weiterhin mit ihren hässlichen Gesichtern leichtsinnig handeln, würden sie dem harten Schlag der unbarmherzigen Atomfaust nicht ausweichen, was zur völligen Versenkung der japanischen Inseln im Pazifik führen kann. Das sollen sie genau wissen.